Leute fragen Max, wo ist deine Toleranz hin? Kein Plan, sie war lange nicht mehr da, ich brauch sie nicht. Sie hat mich immer nur verarscht und vielleicht hat das Mischstück sich aufgehängt. Fänd ich auch nicht schlecht, das geht an die stolzen Türken im Land. Wo bitte ist euer Niveau bloß? Nennt euch Patrioten, aber wieso zieht ihr eure Kinder dann nicht einfach in Ostanatol groß? Ich versteh die Logik nicht und mir ist Erdogan egal. Euer Führer, nur eine billige Kopie von dem Deutschen früher. Ich find, da fehlt noch was Elan. Tu nicht so empört, ich bin nicht mal Demokrat. Ihr etwa? Solange die Bierbecher voll sind und die Memmen wie Viertklässler heulen, ändert sich hier nämlich nie etwas. Das ist das Dilemma und statt zu rebellieren immer nur work, work, work wie bei Rihanna. Ich krieg Puls, wenn ich das Elend seh, wie Martin Schulz, wenn er am Tresen steht. In beiden Fällen ist es eh zu spät. Und wenn ich was von Szene lese, muss ich lachen. Wir sind Teil einer Bewegung, Arm hoch, wer das ähnlich sieht. Yo, ich dachte, wir rücken zusammen, wo's um Deutschland so elend steht. Drücken die Distanz, aber ihr reißt lieber Lücken in die Wand. Traktorenbrillen, widert euch den Bürgerlichen an. Traurig, aber Fakt. Und ihr fürchtet diesen Mann, habt all die Lügen nicht erkannt, die man so über ihn erfand. Aufgepasst, ihn zu betrügen ist riskanter, das hat er auch schon Stauffenberg verkackt. Augenklappe ab und du siehst wieder, für dich ist Nazi ein Schimpfwort, so wie für mich Spießbürger. Yo, Feind voraus, Wehrmacht, Kopftreffer, Bundeswehr schießt drüber. Peng, jetzt ist meine 12.000 Like-Seite weg, Freunde, weg. Einfach so, wie ein NSU-Prozesszeuge, einfach tot. Und die vom Verfassungsschutz würden's gerne wegleugnen. Ja, ihr habt sie umgebracht und das ganze Land weiß es. Jeder vom ältesten Greis bis zum kleinsten Kind schreit es. Mörder, Mörder, Mörder, Mörder, Mörder werden in der BRD gefördert. Dafür gibt's nur ganz sanfte Haftstrafen. Was die für Sachschaden, solange du dunkel bist, kannst du jeden Spaß schlagen. Kein Problem und es gibt nichts, was du nicht darfst, wenn du Hakan heißt. In diesem kunterbunten Saftladen. Frag am besten mal den Tütschel Dennis im türkischen Gefängnis, wo Brüder wissen wollen, ob's bei ihm im Süden eng ist. Wird die Dusche zum Verhängnis? Mach's dann einfach wie es trennt ist, Armlänge Abstand. Leicht zu sagen, die Moslems sind schuld an allem, aber hätten die Deutschen noch Eier, gäb's hier kein Rumgeballer. Unter aller Kanone, es gäb keinen Kinderstrich, keinen, der die kleinen Kinder fickt. Wie dich, ja dich, genau dich, ich rede von dir, Mr. Ehrenmord. Mister, ich hab nichts zu verlieren, Mr. Mimimi, ich werd immer diskriminiert. Wärst du Affe hier mal nie emigriert, denn dieses Land hier ist ganz meins. Heinz seins, Otto seins. Und nicht Eimann und Osmans Lottoschein. Für euch gibt's keine Millionen Gewinne. Ihr fällt die Kohle nicht vom Himmel. Ihr verlogenen Schlinge seht ne Blondine und schon poppt die Dönersoße vom Pimmel. Macht's mit Eseln und wundert euch, dass der Dödel in der Hose so schimmelt. Vertickt dem Görlitzer die Schore an Pimpfe und wir machen euch weg, weil's gerade Mode und in ist. Mach ich ein Selfie mit Duterte. Poste es bei Facebook mit Herzchen und warte auf Beschwerde. Du kannst alles erwerben, was du willst, im freisten Land der Erde, aber frage nicht nach Werten. Werte sind gefährlich, ja, das erfährst du nicht bei Anne Will, da erfährst du nur, was Anne will. Und nein, das erfährst du nicht bei Anne Frank, denn die Lüge lauert oft hinter einer schmalen Wand. Und dann sind alle still, so läuft die Industrie, Gasindustrie, seitdem sie da ist, sind wir alle artig wie nie, denn es dreht sich alles um Schäkel, um Zaster Money und Knete, um Asche, Piepen, Patte, Moneten, um Mäuse, Mo, Schotter, Mammon, ich fuck der nackte Ekel, Fremde kommen, kassieren im Massen, während es für meine deutschen Landsleute tagtäglich ab zum Rewe geht, um Pfandflaschen abzugeben. Abgedreht, du, nur damit wir uns verstehen, du bist nicht deutsch, weil's im Pass steht. Alles, was hier zählt, ist der Genpool. Dabei geht's nicht mal um Hass, aber ein Wolf ist kein Lamm und ein Lachs keine Seekuh. Also warum greift der scheiß Paragraph 130 immer nur dann, wenn die Hautfarbe weiß ist? Jeder, der es weiß, tippt unten in die Leiste rein. Heiko M., feiges Denunziantenschwein. Ausrufezeichen.